solchen Sauerei. Diktate der Trümmer geben sie von sich. Denn nur für den Wahlkampf, da brauchen sie dich. Nur kein Hoffen, nur kein Fällen, nach Skandale anzünden. Es ist nicht, ihr wählt sie trotzdem hier nicht. Kontrolliert der Wirtschaft, subventioniert im Aufsichtsrat, in meinem Spagat. Ihr sitzt fett, der Schalk im Nacken, und sie zittern noch ein bisschen. Was soll der auspacken? Du kannst hoffen, du kannst betteln, kannst Skandale anzetteln. Es ist nichts, ihr wählt sie trotzdem wieder. Doppeldreif am Namen, geben ihre Senf dazu. Nein, sie wollen erst nicht sehen, wie wir weiter untergehen und sie noch verzückt im Spiegel ansehen. Du kannst hoffen, du kannst betteln, kannst Skandale anzetteln. Es nützt nichts, denn wird sie trotzdem bedient. Ihr wählt sie trotzdem, wir nicht!